Am 1. und 2. Juli berichteten die Nachrichtenagentur Prensa Latina, die Zeitung Gramma, der Fernsehsender und der Radiosender Reloj von Kuba, die russische Nachrichtenagentur TASS, die chinesische Xinhua, die Zeitung Dagongbao in Hongkong, die Zeitung Wenhuibao, der Satellitenfernsehsender Phoenix und die Internet-Homepages Fanqi Wang und Goji Gangbo Wang von China, die japanische Nachrichtenagentur Kyoto, die laotische Zeitung Vientiane Times, die myanmarische Zeitung The Global New Right of Myanmar, der amerikanische Sender VOA und die Internet-Homepages des nigerianischen Nationalen Kim Il-sung-ismus, Kim Jong-il-ismus Studienkomitees und des Nationalen Juche-Ideologie-Studienkomitees der Demokratischen Republik Kongo darüber, dass Genosse Kim Jong-un den Sondergesandten vom ersten Sekretär des ZK der KP Kubas und seine Begleitung empfing. Die Medien zeigten die Fotos von Genossen Kim Jong-un.